HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen. Heute mit der Friedenspreisträgerin 2016, Caroline Ehmke. Ich heiße Karin Röder. Ihr Werk ist ein Vorbild für gesellschaftliches Handeln, heißt es in der Begründung der Friedenspreisjury. Frau Ehmke, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Dank. Frau Ehmke, mehrmals sind Sie ja schon mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden. Nun ist es der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sind Sie stolz darauf? Stolz wäre, glaube ich, ein bisschen komisches Gefühl. Nein, ich habe mich ungeheuer gefreut und bin auch ja schon sehr demütig, wenn man sich anschaut, wer den Preis alles bekommen hat. Da sind natürlich eine ganze Reihe von Philosophinnen und Philosophen und Schriftstellern dabei, die ich sehr verehre und ja, in deren Tradition sich zu stellen, einen ruhig auch erstmal demütig machen kann. Insofern, ich verstehe den Preis jetzt schon auch mehr als Aufgabe, denn als Auszeichnung. Und warum empfinden Sie Stolz als ein komisches Gefühl? Also natürlich kenne ich das auch. Ich kenne das jetzt allerdings sicherlich eher bei sportlichen Leistungen, glaube ich, und weniger beim Schreiben. Weiß nicht. Also ich bin wahrscheinlich häufiger stolz auf andere. Also dieses Jahr sind auch eine Reihe von Freunden von mir ausgezeichnet worden. Das liegt mir dann ein bisschen mehr. Das unterstreicht Ihre Demut. Beim Sport also schließe ich daraus, Sie sind ein sportlicher Mensch. Welche Art Sport treiben Sie? Ich bin vor allem jüngere Schwester. Insofern hat man als jüngere Schwester meist gar keine richtige Wahl. Ich bin also von klein auf geübt in allen Sportarten oder auch nicht Sportarten, sondern im Bäumeklettern oder Mutproben, meinem älteren Bruder nachzufolgen und immer zu verlieren natürlich. Das gehörte für mich jetzt zum Sporttreiben eigentlich erstmal als kleine Schwester sozusagen dazu. Hat komischerweise überhaupt gar nicht meine Begeisterung dafür gemindert. Und ich habe leider relativ früh eine Sportverletzung gehabt und kann jetzt nicht mehr so viele von den Sportarten machen, die ich gerne früher betrieben habe. Und ich trainiere jetzt einfach nur Konditionen und genieße das aber auch sehr. Naja, Sie wirken auch sehr sportlich, groß, schlank, sehr drahtig. Und ich glaube, was das Sportliche angeht, geht es auch ums Zuschauen, zum Beispiel Fußball. Sie sind Borussia Dortmund-Fan, haben Sie mir eben gesagt. Ja, genau. Ich bin auch sozusagen Konsumentin vom Sport und schaue sehr gerne Sport, das stimmt. Und bin Borussia Dortmund-Fan. Ich schaue jetzt auch mal andere Vereine und nicht nur Borussia Dortmund, aber das ist die große Liebe. Caroline Ehmke, heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und ist die Trägerin des diesjährigen Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Und ihr aktuelles Buch heißt »Gegen den Hass«. Und die Objekte des Hasses sind schnell ausgemacht. Menschen, die anders aussehen, fühlen, lieben, andere Körper haben, andere Religionen, andere ethnische Herkünfte. Menschen, die anders sind als die meisten und damit in einer Mehrheitsgesellschaft zu einer Minderheit gehören. Heißt das, diese Menschen sind immer wieder von Hass, von Gewalt betroffen? Ich habe den Eindruck, dass wir im Moment in Europa wieder eine solche historische Phase erleben, in denen es nationalistische Bewegungen gibt oder neonationalistische Bewegungen gibt, die wieder mit völkischen Kategorien und Vorstellungen operieren und die sich ganz unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Gruppen wieder aussuchen und konstruieren als vermeintlich andere in Europa. Dazu gehören nicht nur Geflüchtete, aber eben auch Geflüchtete. Dazu gehören sicherlich Muslime in Europa. Dazu gehören aber auch Schwule und Lesben und Transgender. Dazu gehören schwarze Europäerinnen und Europäer, die mit unterschiedlichen Strategien und unterschiedlichen Mitteln stigmatisiert werden, ausgegrenzt werden, die unsichtbar gemacht werden oder die eben als angeblich gefährliche Personen ausgegrenzt werden. Und ich fürchte, wir erleben das, wie gesagt, in unterschiedlichen Formationen, unterschiedlichen Konstellationen, aber doch sehr stark zurzeit. Also es ist nicht immer körperliche Gewalt, die gegen diese Menschen angewandt wird. Sie hatten eben das Stichwort gesagt, unsichtbar gemacht werden. Was heißt das? Mich interessiert eigentlich die Entstehung dieses Hasses und dieser Gewalt. Und mich interessiert sozusagen, mit welchen Mustern und mit welchen Mechanismen vorbereitet wird, dass bestimmte Individuen überhaupt gar nicht mehr auftauchen als menschliche Wesen und als Teile eines globalen oder nationalen Wir, sondern indem sie eben schon im Vorfeld aussortiert werden. Und dieses Aussortieren kann unterschiedlich mit unterschiedlichen Mitteln erreicht werden. Eines dieser Mittel, das mich interessiert hat in dem Buch und das ich mir anschaue, ist, dass Menschen eben unsichtbar gemacht werden, dass über sie nicht gesprochen wird, dass sie behandelt werden, als existierten sie nicht. In Deutschland ist das sehr, sehr häufig bei schwarzen Deutschen so, dass sie ja aus dem Diskurs über diese Gesellschaft, also die deutsche, aber auch über die europäische Gesellschaft, häufig einfach behandelt werden, als wäre das eine vernachlässigbare Kategorie, als gäbe es die Geschichte des Kolonialismus nicht, es gäbe es nicht die Erfahrung von Entrechtungen und Gewalt, die sich dort abgespielt hat. Als gehörten sie nicht dazu. Als gehörten sie nicht dazu. Ich glaube, auch über Roma wird in Europa sehr, sehr wenig gesprochen. Sie werden oft auch einfach verdrängt, als gehörten sie nicht zu dieser eigenen Geschichte dazu, als hätten sie nicht auch eine furchtbare Erfahrung von Misshandlung, an die man sich eben als deutsche Gesellschaft insbesondere eben auch erinnern sollte. Das gilt auch für Schwule und Lesben und Transgender, dass sie in einer bestimmten Weise einfach ja, über sie hinweg gesprochen wird in einem öffentlichen Diskurs. Also Personen, die während der Nazizeit mit rosa-schwarzen Winkeln gekennzeichnet wurden oder mit einem gelben Stern und diese Mechanismen, wenn ich sie richtig verstehe, subtil immer noch weiter existieren. Ja, ich will jetzt gar nicht sozusagen die gegenwärtige Entwicklung sofort automatisch gleichsetzen oder auch ja, in den Dimensionen gleichsetzen mit dem, was im Dritten Reich geschehen ist. Ich schaue mir sozusagen nur an, mit welchen, ja, ich würde sagen, Techniken im Grunde genommen Stigmatisierung und Ausgrenzung funktioniert, in welcher Art und Weise ja, Individuen plötzlich nur noch als Stellvertreter einer Gruppe wahrgenommen werden. Also die Muslime, die Schwarzen, die Ausländer. Die Juden, die Jüdinnen, also die Frauen. In dem Maße, in dem es plötzlich einzelnen Menschen gar nicht mehr möglich ist, als Einzelne wahrgenommen zu werden, sondern indem sie nur noch und ausschließlich als Stellvertreter für eine bestimmte Gruppierung wahrgenommen werden und diese Gruppierung dann mit bestimmten Werturteilen verkoppelt wird. Also auf einmal gehört dann das Attribut krank oder pervers oder kriminell oder gefährlich, wird dann immer assoziiert. Es werden immer Erzählungen fabriziert, in denen diese Gruppierungen auftauchen in einer ganz bestimmten Rolle. Mhm. Und die Vielfalt der Individuen in diesen Gruppen wird dann eben negiert. Und das interessiert mich eigentlich als ein Prozess, der immer notwendig ist und der immer vorgängig ist, dem, was wir dann erst meistens bemerken, wenn sozusagen der Hass sich wirklich aggressiv auf der Straße entlädt. Und das interessiert mich deswegen, weil ich glaube, in dem Moment, in dem wir diese Entstehungsbedingungen und diese Muster uns anschauen und diese Raster der Wahrnehmung uns anschauen, ist es auch viel leichter, gegen sie vorzugehen, sie zu unterwandern, sie zu kritisieren. Caroline Ehmke ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2, Kulturjournalistin, Publizistin und Philosophin. Und Sie, Frau Ehmke, haben sich diese Mechanismen ganz genau angeschaut und darüber geschrieben in Ihrem aktuellen Buch Gegen den Hass. Sie plädieren darin für Gewaltlosigkeit und schreiben gegen die Sprachlosigkeit an, denen die Objekte des Hasses ausgesehen. Sie schreiben über deren Scham. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen oder werden sie einfach nicht gehört, überhört? Ja, ich glaube, das wird ganz oft unterschätzt, was die Wirkung von Hass und Ressentiment ist für diejenigen, die davon betroffen sind. Und ich glaube, dass sich Menschen, die so eine Form von permanenter Erniedrigung und Demütigung und Missachtung und Ausgrenzung noch nie erlebt haben, können sich, glaube ich, kaum vorstellen, dass es gar nicht so ganz leicht ist, sich sofort dagegen zu wehren. Ich glaube, sehr, sehr oft empfinden Opfer von Missachtung oder Ausgrenzung oder Stigmatisierung, sie sind zunächst einmal völlig verstört, wieso ihnen das überhaupt widerfährt. Ich kenne das jetzt auch von mir selber. Ich erlebe ja auch Homophobie. Im ersten Moment ja, hinkt so das Bewusstsein auch dem tatsächlich so ein bisschen hinterher. Man kann gar nicht glauben, was der oder die andere sich da gerade traut zu sagen. Ich kriege natürlich auch Leserbriefe, in denen dann drin steht, jemand wie ich sei entartet. kurze Zwischenbemerkung. Homophobie in einem Buch, das Sie 2012 geschrieben haben, Wie wir begehren, sprechen Sie über das, was Homosexuellen widerfährt und auch, wie sich Ihre eigene Sexualität entwickelt hat. Ein sehr persönliches Buch. Und darin schreiben Sie auch über das, was Ihnen als lesbische Frau immer wieder begegnet. Ja, und ich glaube, das ist gar nicht so ganz einfach zu beschreiben, dass man zunächst tatsächlich erstmal erschrocken ist oder erstaunt ist und gar nicht weiß, was die anderen sich da trauen. Das heißt, es ist nicht so leicht, sofort immer gegen anzusprechen oder sich zu wehren. Und das Schwierige beim sich wehren als Opfer von Missachtung oder eben Demütigung ist, dass man sich natürlich auch immer fragen muss, als wer spreche ich da jetzt eigentlich? Und Hannah Arendt hat mal gesagt, man kann sich nur als das wehren, als was man auch angegriffen ist. Das ist aber natürlich gar nicht so ganz einfach, wenn man von den Gegenübern überhaupt gar nicht als gleichwertiger Mensch anerkannt wird, wenn man von vornherein als krank oder gestört oder animalisch oder was auch immer beschrieben wird, dann denkt man ja, als wer antworte ich denn da jetzt? Insofern gibt es immer auch so einen, für mich zumindest, so einen Moment, wo man sich auch überwinden muss und auch diese Peinlichkeit aushalten muss, dass man dem anderen jetzt sagen muss, das war nicht in Ordnung und da fühle ich mich auch nicht angesprochen. Und ich glaube, ja, also mir war das auch ein Anliegen, das mal zu beschreiben, dass einem mitunter auch erstmal die Sprache verschlägt. Und umso wichtiger finde ich dann, dass diejenigen, die gar nicht betroffen sind von diesen Mechanismen der Ausgrenzung, sich auch mal für andere wehren und dass sie sich sozusagen einfach mitgekränkt fühlen. Also ich finde zum Beispiel vollkommen irritierend, warum jemand wie ich nicht nur eingeladen wird, um über Schwule und Lesben zu sprechen, aber tendenziell denke ich, ich würde eigentlich auch mal ganz gerne eingeladen werden, wenn es um die Diskussion über das Kopftuchtragen geht oder um die Rechte von Muslimen geht und irgendjemand anders, der heterosexuell ist, soll doch dann bitte mal die Ehe für alle verteidigen. Also insofern, mir geht es da tatsächlich auch um ja, eine humanistische Haltung oder um eine universalistische Position und nicht darum, nur die Perspektive der eigenen Betroffenheit zu thematisieren. Und genau darum haben wir Sie von HR2 Kultur zu Doppelkopf eingeladen. Genau, weil Sie diesen universellen Blick auf die Gesellschaft haben, auf die Ungerechtigkeiten, auf den Hass, auf die Sprachlosigkeit, denen die Menschen, denen dieser Hass widerfährt, ausgesetzt sind. Sie beschreiben es in Ihrem aktuellen Buch Gegen den Hass, Frau Ehmke. Wenn Sie dann solche Sprüche hören wie, naja, wir müssen ja die Sorgen der Bürger ernst nehmen, siehe Pegida, siehe Demonstrationen, die von Pegida auch angezettelt sind. Die Sorgen der Abgehängten, der hinten runtergefallenen, die müssen wir ernst nehmen. Können Sie das überhaupt noch hören? Ich finde in der Tat ist völlig richtig, die Sorgen von Menschen, die marginalisiert sind oder die sozial in irgendeiner Weise randständig sind, ernst zu nehmen. Ich nehme auch ausgesprochen ernst das gesellschaftliche Unbehagen über eine wachsende soziale Ungleichheit. Nur diejenigen, die davon sprechen, die sogenannten Sorgen der Abgehängten ernst zu nehmen, die nehmen ja gerade diese Sorgen gar nicht ernst, sondern mit diesem Begriff der Sorge, wie er da verwandt wird, wird nur Rassismus ummäntelt. Das ist nur eine vermeintliche Emotion, die akzeptierter ist oder die akzeptiert sein soll. Es wird, finde ich, merkwürdigerweise so getan, als seien Sorgen an sich schon politisch legitim, als könnte man bei Sorgen nicht auch fragen, sind die angemessen, sind die unangemessen, sind die berechtigt oder unberechtigt? Und das, glaube ich, ist weder bei Pegida noch AfD der Fall. Die interessieren sich nicht für Sorgen von Menschen. Dafür haben sie auch keine Antworten. Kann ich daraus schließen, Frau Ehmke, gegen den Hass, so wie Ihr aktuelles Buch heißt, als Schlussfolgerung daraus bedeutet das auch nicht gegenhassen? Ja, absolut. Also das ist mir ganz wichtig. Dieses apokalyptische Bürgerkriegsszenario ist ja etwas, was so eine dieser Fantasien ist der rechtsextremen Gruppierungen, die hoffen, dass sie die Gesellschaft so spalten können, dass ja, sich einfach unterschiedliche Gruppen einer Gesellschaft gegeneinander aufreiben. Dem muss man unbedingt widerstehen. Ich glaube, dem Hass lässt sich nur begegnen, indem man der Einladung des Hasses, sich ihm anzuverwandeln, widersteht. Natürlich, wenn wir von Gewalttätern reden, da muss man schauen, wie der Rechtsstaat sich gegen tatsächlich Gewaltverbrechen zur Wehr setzt. Für alles unterhalb von diesen Gewaltverbrechen, glaube ich, kann eine Zivilgesellschaft nur unbedingt mit zivilen Mitteln reagieren. Und das heißt nicht nachlassende Differenzierung, das heißt nicht nachlassender selbstkritischer Zweifel an den eigenen Positionen. Wenn man sich auf diese fanatischen Dogmen einlässt, indem man mit genau demselben Fanatismus und genau derselben Grobheit darauf antwortet, hat man schon verloren. Sagt Caroline Ehmke, sie ist Philosophin und Publizistin und in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat tatsächlich Ihre Wunschmusik selbst mitgebracht, sogar sorgfältig. Ich wusste gar nicht, dass das eine Ausnahme ist. Ich dachte, das war der ganze Deal, dass ich Musik aussuchen darf. Ja. Ich dachte, das machen alle so. Aussuchen ja, nur Sie haben sie ja sogar sorgfältig umgeschnitten und mitgebracht, waren vor der Sendung im Berliner Studio und haben alles sorgfältig vorbereitet. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich die Sendung noch besser gefunden, wenn ich gar nicht hätte sprechen müssen, sondern nur Musik auflegen dürfte. Aber ich finde es auch so sehr, sehr schön. Ja, ich schließe daraus, dass Sie auch zu Hause ein relativ großes Musikarchiv haben. Absolut. Ist das so? Ich wäre ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr viel lieber Musikerin geworden oder hätte irgendetwas mit Musik zu tun oder Konzertveranstalter. Ich weiß nicht. Also Musik ist die große Passion meines Lebens. Und das Erste, das wir hören, ist ein Choral von Bach Busoni, der heißt Nun komm der Heiden Heiland und es spielt Murray Pariah. Der Heiden Heiland von Bach Busoni, gespielt von Murray Pariah. Und gewünscht hat sich dieses Stück Caroline Ehmke. Sie ist hochdekoriert mit diversen Literatur- und Journalistenpreisen und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Leidenschaftliche Liebhaberin ausschließlich der klassischen Musik? Nee, im Autoradio höre ich auch Hardcore-Trash. Was ist das? Einfach, was immer da so kommt. Also im Auto ist es einigermaßen hemmungslos, aber sonst bei mir zu Hause tatsächlich vornehmlich klassische Musik. Und das hat was mit den Reisen auch von früher zu tun, ein bisschen auch Musik aus verschiedenen Regionen der Welt. Das höre ich auch gern in Konzerten. Also jetzt nicht nur zu Hause, sondern auch sehr gerne live. Woher kommt diese Leidenschaft für die Musik? Ich glaube, so bin ich schon zur Welt gekommen. Nein, ich weiß gar nicht, die hat es immer schon gegeben. Also ich bin dafür das negative Pendant. Ich bin dafür besonders wenig visuell. Ich habe auch ein sehr schlechtes optisches Gedächtnis. Also ich könnte in einer Stunde nicht sagen, was für eine Augenfarbe sie haben. Das ist jetzt für jemand, die als Reporterin vornehmlich im Ausland gearbeitet hat und Reportagen schreiben soll, um die Welt zu beschreiben, ein echtes Problem. Also ich muss normalerweise, wenn ich eben Reportagen schreibe, tatsächlich mir in der Situation alles aufschreiben. Also das können jetzt die Radiohörer natürlich nicht merken, aber also sie haben grüne Augen ungefähr. Stimmt, so. Ja. Und ich müsste tatsächlich alles notieren. Also ich müsste beschreiben, wie sie aussehen und was sie anhaben und was sie für Zettel dabei haben. Und ich habe dafür kein gutes Gedächtnis, aber die Musik oder die akustische Dimension ist mir eben von klein an immer schon gegeben. Ich habe hervorragenden Musikunterricht gehabt in der Schule bei einem wunderbaren Musiklehrer. Und das ist, ja, glaube ich, wirklich die Liebe meines Lebens. Mhm. Spielen Sie auch selbst ein Instrument? Ja, aber extrem stümperhaft. Also ich habe schon in der Schulzeit Querflöte gespielt und auch Klavier. Und ich habe viel im Chor gesungen. Also jetzt gar nichts mehr, was ich heute betreibe. Aber ich bin sozusagen einfach begeisterte Zuhörerin. Immerhin, ein bisschen Querflöte ist ja auch schon was. Und Frau Ehmke, bei diesen Reisen, es waren ja Reportagereisen, die Sie bis vor einigen Jahren gemacht haben. Da kommt es auch nicht unbedingt auf die Augenfarbe an. Denn diese Reisen waren Reportagereisen in Krisenherde, in Kriegsgebiete auf der ganzen Welt. Pakistan, Afghanistan, Irak, Nahe Osten oder auch Guantanamo. Sie haben für den Spiegel geschrieben, für diverse Zeitungen, haben sich lebensgefährlichen Situationen ausgesetzt und das Elend dort beschrieben. Was war Ihr prägendster, nachhaltigster Eindruck, den Sie damals bei Ihrer Arbeit gewonnen haben? Ich glaube, der prägendste Eindruck war, mit welcher ungeheuren Kraft es Menschen schaffen, auch in den elendsten Situationen noch ihre Würde zu bewahren. Mit welcher Energie und auch mit welchem Humor sie es schaffen, in den kleinen Augenblicken, die ihnen bleiben, in denen jenseits des Schreckens auch noch kleine Momente der Solidarität oder des bescheidenen Glücks geben, mit welcher Energie das Menschen noch schaffen. Also ich glaube, wenn Sie mich jetzt sozusagen nach einem starken Eindruck fragen, dann wäre es sicherlich der. Wie kamen Sie denn darauf, Frau Ehmke, als junge Journalistin, die Sie ja damals waren, in Kriegsgebiete zu ziehen, um von dort zu berichten? Ehrlich gesagt, ich fand das gar nicht und finde es bis heute gar nicht so besonders, sondern ich war Journalistin und war beim Spiegel angestellt und war im Berliner Büro 1999, als der Kosovo-Krieg ausbrach und habe einfach wie jeder andere oder jede andere die Bilder im Fernsehen gesehen, wie die Flüchtlinge aus dem Kosovo eben südwärts strömten zu Tausenden nach Albanien und nach Mazedonien und habe einfach nur die Bilder gesehen. Und es war tatsächlich eher was Reflexhaftes zu sagen, da muss jemand hin. Und habe mich dann einfach freiwillig gemeldet, was in dem Fall nötig war, weil ich eben eigentlich im Inlandsressort war. Also ich war gar nicht zuständig für diese Gegend und bin dann dahin gefahren und bin dann später gewechselt ins Auslandsressort und dann nur das gemacht. Aber ich fand und finde es eigentlich gar nichts groß Besonderes und ich finde es auch nicht wichtiger oder ehrenwerter oder irgendetwas als eine tolle, großartige Lokalberichterstattung. Naja, es ist immerhin was anderes, als von einem trockenen, sauberen Redaktionsbüro zu schreiben. Nein, das stimmt. Also das stimmt. Wenn Sie so fragen, würde ich sagen, ja klar. Also ich fand jetzt auch die letzten Jahre, die ich jetzt nicht gereist bin, auch ungewöhnlich. Es liegt mir sicherlich mehr, unterwegs zu sein. Also ich mag dann tatsächlich auch das Reisen. Ich mag auch besonders gern die Begegnungen mit anderen Menschen in anderen Landschaften und anderen Kulturen. Ich mag wirklich gern das Unterwegssein, dass man mit Bauern spricht oder mit Krankenschwestern oder mit Hirten. Das stimmt schon. Also insofern, da haben Sie recht, das unterscheidet sich natürlich sehr von einer anderen Form von Journalismus, der Politiker interviewen muss. Jetzt leben Sie seit vielen Jahren in Berlin, wenn Sie nicht gerade vielleicht ab und zu doch immer wieder auf Reportagereise sind. Geboren sind Sie im August 1967 in Mülheim an der Ruhr, Ruhrgebiet, klar. Genau. Wie sind Sie aufgewachsen? Also ich würde mal sagen, ich bin aufgewachsen wie wahrscheinlich viele Kinder dieser Generation. Also ich glaube, das Entscheidende oder vielleicht jetzt auch nur für die Öffentlichkeit Interessante daran ist, diese Nachkriegsgeneration, ja, eine gewisse Form von kritischer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus selbstverständlich war. Das war auf meinem Gymnasium schon selbstverständlich. Also da haben schon viele Generationen vor mir sozusagen das durchsetzen müssen. Ich würde auch sagen, für mich hat es zu meiner Sozialisation entscheidend gehört, diese Verortung, die Bundesrepublik, die sich abgrenzen und absetzen will von dieser Geschichte. Und ich glaube auch, es hat für meine Arbeit dann später eine große Rolle gespielt, die Reflexion auf die Shoah als eben etwas, das so die moralische Textur dieser Republik eben auch mitbestimmt hat. Inwieweit war Ihr Elternhaus entscheidend für Ihre Sozialisation? Das kann man, glaube ich, selber gar nicht so genau auseinanderfriemeln. War es ein Bildungshaushalt, ein Arbeiterhaushalt? Das würde ich nicht beantworten wollen. War denn da was Entscheidendes, wovon Sie heute sagen würden, ja, hat mit meiner Kindheit, mit Erlebnissen in meiner Kindheit zu tun? Ja, ich glaube, was aus meinem Elternhaus, also vor allem durch meine Mutter sicherlich entscheidend war, war so eine ungeheure, selbstverständliche Offenheit gegenüber Unbekannten oder Unbekanntem oder Fremdem. Ihre Mutter war gebürtige Argentinierin. Nee, sie war lustigerweise gebürtige Deutsche, aber meine Großeltern sind eben emigriert nach Argentinien. Und über meine Mutter ist sicherlich die selbstverständliche Neugierde und Offenheit, aber eben auch Höflichkeit anderen Menschen gegenüber gekommen. Meine Mutter war auch sehr angstfrei. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich meine Mutter irgendwo auf der Welt in der Begegnung mit jemandem ängstlich erlebt hätte. Das ist sicherlich... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, also das ist, glaube ich, dieses Grundvertrauen. Also ich glaube, dieses grundsätzliche Weltvertrauen, dieses grundsätzliche Gefühl, dass einem erstmal niemand arg will oder dass die Tatsache allein, dass irgendjemand anders aussieht oder anders spricht oder anders klingt, einem Angst einflößen soll. Also das ist sicherlich was, was über meine Mutter gekommen ist. Caroline Ehmke sagt das über ihre Mutter. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und ist die diesjährige Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Frau Ehmke, woher kommt Ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn? Also ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Erfahrung gegeben hätte, durch die ich das so stark ausgebildet hätte. Ich vermute ja, dass das erstmal sehr, sehr, sehr vielen Menschen genauso geht und genauso gegeben ist und dass es einen Grundinstinkt gibt, ja, der sozusagen zwischen Symmetrien und Asymmetrien und zwischen, ja, gerechten Verteilungen und ungerechten Verteilungen unterscheiden kann. Und dass dann ein bisschen natürlich auch die Frage ist, ob man das Glück hat, sich über das, was man tut oder über die Arbeit, für die man sich entschieden hat oder die sich für einen entschieden hat, einem auch dann gegeben ist, ob man diesen Instinkt oder diese Intuition oder diesen Unmut über Ungerechtigkeiten dann auch in Sprache übersetzen kann oder eben in eine Arbeit übersetzen kann. Die Publizistin und Philosophin Caroline Ehmke ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Dieses Jahr, genauer gesagt übermorgen, wird sie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet hier in Frankfurt in der Paulskirche. War das auch so ein Auslöser, neben den Reportagenreisen, die Sie ja in Kriegsgebiete dieser Welt gemacht haben, auch neben den Erfahrungen, die Sie mit Geflüchteten gemacht haben, 2015 haben Sie ein halbes Jahr lang mit Flüchtlingen verbracht, auch so die eigene Erfahrung von Ausgrenzung und ja, vielleicht auch zeitweise Sprachlosigkeit, warum Sie jetzt dieses in Ihrem aktuellen Buch Gegen den Hass verarbeitet haben? Da geht es nicht um mich, sondern da geht es tatsächlich um gesellschaftliche Verhältnisse, die, wie ich glaube, aus den Fugen sind und den Versuch, sie so genau und so präzis wieder auseinanderzunehmen und zu beobachten, dass es auch größere Handlungsmöglichkeiten gibt und größere Möglichkeiten der, ja, gesellschaftlichen Intervention. Und sicherlich ist es mir zunächst einmal leichter, mich mit anderen zu befassen oder woanders hinzufahren. Und das ist dann erstmal ein bisschen komisch, den Fokus sozusagen aufs eigene in Anführungsstrichen zu richten. Und andererseits ist aber natürlich auch klar, also in dem Maße, in dem man selber Homophobie erlebt oder einfach erlebt, was es nach wie vor noch für eine Ausgrenzung und Diskriminierung gibt, dann regt sich natürlich irgendwann auch mal der Zorn darüber, warum man das eigentlich immer noch dulden sollte. Und in Ihrem Fall ja auch, wo es noch auf anderen Gebieten Ausgrenzung und Diskriminierung gibt. Und als Reporterin ist es ja auch Ihr Beruf, zu beobachten, was anderswo los ist. Dennoch, auch wenn Sie nicht über sich selbst schreiben, Frau Ehmke, unbedingt, dennoch sind diese Beobachtungen oder diese Berichte immer sehr persönlich, gerade aus Kriegsgebieten, wenn es um die Geflüchteten geht. Kann man da oder ist es da überhaupt möglich, als Journalist in Anführungsstrichen objektiv zu bleiben? Ich habe eigentlich schon lange das Gefühl, dass die traditionelle Vorstellung, dass in Krisengebieten Reporterinnen und Reporter gänzlich unbeteiligte, distanzierte Beobachter sein könnten, mindestens naiv ist. Einerseits deswegen, weil man unter den Reisebedingungen, unter den Bedingungen, in denen man sich überhaupt nur bewegen kann, in diesen Gegenden natürlich gar nicht unbeteiligt ist, sondern also mindestens, wenn man sich mit Zivilisten bewegt und jetzt vielleicht nicht mit der Armee bewegt, natürlich genau so ausgesetzt und ausgeliefert ist all den Bedingungen, denen Zivilistinnen und Zivilisten ausgeliefert sind. Und das heißt, man hat Hunger und es ist dreckig und es ist kalt und möglicherweise ist es auch gefährlich. Kurzer Einschub, also mit der Armee bewegt als Embedded Journalist, also in Begleitung der Armee, aber dann ja auch nicht unbedingt an die Orte kommen. Ja genau, ich habe das nicht gemacht. Also es gibt natürlich viele, die das gemacht haben. Ich habe mich jetzt vornehmlich auf Zivilisten konzentriert. Und da würde ich eben sagen, natürlich kommt es darauf an, unparteilich zu sein, in dem Sinne, dass man möglichst viele Perspektiven sammelt, dass man auch nicht einfach naivgläubig dem Erstbesten jede Geschichte sozusagen abnimmt, sondern natürlich geht es darum, zu recherchieren, zu überprüfen, verschiedene Positionen verschiedener Parteien einzusammeln und anzuhören und gegeneinander aufzuwiegen. Das ist aber was anderes, als zu glauben, man könne eben in dem Sinne neutral sein, dass man nicht mehr Kriegsverbrechen benennen darf, wenn Kriegsverbrechen geschehen. Und selbstverständlich mache ich mich mit einer Sache gemein. Also nicht so, wie Hajo Friedrich sagt, ein Journalist sollte sich mit keiner Sache gemein machen. Ja, ich habe immer das Gefühl, er ist missverstanden worden. Ich glaube, er meinte das natürlich auch als Moderator. Also ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich jetzt sagen würde, man sollte sich vor Ort in solchen Regionen nicht mit den Genfer Konventionen gemein machen. Also natürlich mache ich mich in dem Sinne nicht mit einer einzelnen Partei gemein, aber natürlich geht es um internationale Menschenrechtsstandards. Und natürlich werde ich sie so selbstverständlich, wenn ich sie denn belegen und nachweisen kann, bei der einen Seite konstatieren, so wie ich sie vielleicht eine Woche oder zwei Wochen oder einen Monat später bei der anderen Seite konstatieren will. Aber natürlich gehört genau das zu den Aufgaben von Reporterinnen und Reportern vor Ort, so genau wie möglich zu recherchieren. Natürlich übrigens auch die Stellen zu benennen, an denen man etwas nicht recherchieren konnte. Auch zu benennen, was man nicht gesehen hatte. Das ist für mich einer der Gründe, warum ich glaube, dass in Texten eben auch mal ich zu sagen und die eigene Position genauer zu markieren, eine Frage von Integrität und Transparenz ist und nicht eine Frage von Eitelkeiten. Also für mich ist es eher wichtig bei dieser Arbeit, dass Journalistinnen und Journalisten auch einfach offen sagen, wofür ihr Urteil nicht taugt oder was sie eben ja nicht genau genug haben erfahren können. Und dafür müssen sie sich nur von diesem Anspruch auch mal lösen, dass sie alles perfekt, objektiv, allumfassend wissen können. Das tun wir natürlich nicht. Und einer dieser Reporterinnen, dieser Journalistinnen ist Caroline Ehmke. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf. Und sie hat sich einerseits von diesem Anspruch gelöst, andererseits einen sehr hohen Anspruch hat sie in ihren Reportagen, in ihren Kolumnen, in ihren Texten, die sie schreibt für diverse Zeitungen und ist dafür ausgezeichnet worden mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Frau Ehmke, in Ihrem aktuellen Buch Gegen den Hass sprechen Sie sich dafür aus, nicht gegen zu hassen, wenn man selbst gehasst wird für seine Identität, für seine Individualität, sondern haben stattdessen etwas entgegenzusetzen. Und darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Zur nächsten Musik. Ja, wunderbar. Ich darf selber ansagen, das ist das Schönste an dieser Sendung, dass ich jetzt Musik ankündigen darf. Wir hören von Domenico Scarlatti eine Sonate, die Christian Zacharias spielt. Musik. Das war, Entschuldigung, ich muss das mal üben. Das war Domenico Scarlatti, eine Sonate gespielt von Christian Zacharias. Tja, und die Dame, die das so charmant abmoderiert hat, ist Caroline Ehmke. Sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir sprechen unter anderem über ihr aktuelles Buch Gegen den Hass. In diesem Essay setzen sie sich mit der zunehmenden Polarisierung und Fragmentierung der Öffentlichkeit auseinander. Bevor wir gleich dazu kommen, Frau Ehmke, wir hatten uns, während diese Musik lief, ein bisschen übers Radio unterhalten, über öffentlich-rechtliche Sender. Und ich habe bei meinen Recherchen gelesen, dass Sie ein großer Fan sind von Radiosinfonieorchester. Ja, ich bin, es hat jetzt natürlich schon damit zu tun, dass ich klassische Musik so liebe, aber ich bin tatsächlich immer über all die Jahre, die ich gereist bin und dann wieder nach Deutschland kam, zurück, jedes Mal wieder berührt gewesen darüber, dass es das gibt. Also ich höre jetzt gern Radio und kann nur hoffen, dass alle diese Radiosymphonieorchester weiter erhalten bleiben und weiter genügend. Darf ich sowas sagen im Radio oder kriege ich dann geschimpft? Oder? Nee, darf ich sagen, oder? Natürlich. Ja, nee, also alles die Geldhähne sollen bitte geöffnet werden für die Radiosymphonieorchester. Ja, wir haben auch ein bemerkenswertes hier in unserem Hause beim Hessischen Rundfunk. Und Frau Ehmke, Sie hören auch gerne Radio und schauen auch gerne Fernsehen mit dem Zusatz öffentlich-rechtlich. Was ist Ihnen daran so wichtig? Also ich schaue auch anderes. Also jetzt habe ich eben so schön für das Öffentlich-Rechtliche plädiert. Dürfen ich schaue Sie gerne natürlich machen, auch, ja. Nein, ich schaue also natürlich auch alle möglichen Serien, die in Privatfernsehen laufen. So ist es jetzt nicht. Serien schauen Sie? Ja, klar. Welche zum Beispiel? Da lachen Sie, da kriegen Sie sich nicht wieder ein, wenn ich das hier, da wird mir der Preis wieder aberkannt. Ich bin so eine wirklich, also dann auch hemmungslose Fernsehschauerin, aber gerne mit Begeisterung. Weltspiegel zum Beispiel, ausgesprochen gern in der ARD. Ich finde immer ein bisschen schade, dass es den nur einmal in der Woche gibt. Ich hätte den gerne täglich. Und natürlich nehme ich mit Bedauern zur Kenntnis, dass ein Großteil der Programme und Dokumentationen und Sendungen, die mich wirklich interessieren und begeistern, in die Nebenkanäle abgeschoben worden sind. Also, dass sie bei Dreisat laufen oder bei ARD Alpha. Also insofern, ich hätte die schon ganz gerne lieber auch im Hauptprogramm. Ich werde nie wieder interviewt, wenn ich hier so weiter rede. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Könnte mir mal bitte jemand den Saft abdrehen? Jetzt kommen wir mal zum Radio. Was hören Sie da gerne? Also ehrlich gesagt, Radio höre ich vor allem ganz morgens früh und höre da Deutschlandfunk und höre die Nachrichten erstmal. Höre dann auch immer die Presseschau, also schon auch, was dann kommentiert wird. Und in dem Moment, in dem ich mich dann aber an den Schreibtisch setze zum Arbeiten, höre ich nicht mehr Radio, sondern höre dann nur noch Musik zum Schreiben, aber eben. Caroline Ehmke sagt das. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Dem Hass begegnen lässt sich nur, indem man die Einladung, sich mit ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Es gilt zu mobilisieren, was dem Hassenden abgeht, die Fähigkeit zur Ironie zu zweifeln und nicht nachlassende Differenzierung. Ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft und ein Lob dem Unreinen, heißt es über ihr aktuelles Buch. Gegen den Hass, Frau Ehmke, was meinen Sie mit dem Unreinen? Ja, also das ist natürlich schon ironisch verwandt, das Wort Unrein. In Anführungsstriche das, gesetzt. Ja, genau. Und das, man muss dazu sagen, dass es eben in dem Buch ein ganzes Kapitel gibt über das Dogma des Reinen. Und ich habe mir eben unterschiedliche dogmatische, fanatische Doktrinen oder Ideologien angeschaut, die eben mit der Kategorie der Reinheit operieren, um dann Gesellschaften oder ganze Staaten zu spalten und bestimmte Gruppierungen oder bestimmte Menschen auszusondern als vermeintlich eben unsauber oder unrein oder schmutzig. Religiöser Fundamentalismus operiert oft mit solch einem Begriff der Reinheit. Völkischer Nationalismus und Rassismus operiert oft auch mit so einem Begriff der Reinheit. Und insofern steht mein Lob des Unreinen nur sozusagen dem entgegen, indem ich eben dafür plädiere, dass wir die menschliche Individualität, die menschliche Vielfalt, die Pluralität einer Gesellschaft auch nicht nur schützen, sondern tatsächlich auch preisen, weil nur die Gesellschaft den Wert dieser Pluralität auch erkennt, lässt auch die Freiheit des Individuums und des selbstbestimmten Lebens und der unterschiedlichsten Visionen vom Glück zu und unterschiedlichen Versionen von Freiheit und unterschiedlichen Versionen vom Glück, die nur in einer solchen pluralen Gesellschaft garantiert werden können. Welche Verantwortung, Frau Ehmke, hat dabei der Journalismus? Oh je, das ist ja die Preisfrage, wenn ich darauf die Antwort hätte. In der Tat sind wir in einer Zeit, in der es darauf ankommt, auch ab und an mal gelegentlich etwas mutigeren Widerspruch zu leisten und nicht jeder sozialen Bewegung, die gerade machtvoll wird, hinterher zu dackeln. Und ich glaube, es gehört auch zu den Aufgaben des Journalismus, wenn da von Sorgen gesprochen wird, zu schauen, so, wie angemessen sind die denn? Was sind denn die Notlagen? Ich finde, es gehört auch zum Journalismus zu schauen, ob jede vermeintlich religiöse Frage wirklich eine religiöse Frage ist oder ob es nicht manchmal einfach nur soziale Fragen sind. Also natürlich, das sind keine neuen Fragen, das sind keine neuen Aufgaben, die hat es immer gegeben. Ich glaube nur, dass zur Zeit in dieser, ja, aggressiven, polarisierten Stimmung, dass es besonders wichtig ist, dass es einen ruhigen, nachdenklichen, selbstkritischen Journalismus gibt. Und eine, die für einen solchen Journalismus steht, ist Caroline Ehmke. Am Sonntag wird Ihnen der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Frau Ehmke, die Veranstaltung wird hier in HR2 ab 11 Uhr live übertragen. Herzlichen Glückwunsch nochmal und eine schöne Feier im Anschluss. Und Ihr aktuelles Buch, das heißt Gegen den Hass, erschienen im Fischer Verlag Frankfurt. Und jetzt dürfen Sie nochmal Ihren Musikwunsch zum Schluss ankündigen. Hervorragend. Ich komme immer wieder, wenn ich Musik auflegen darf. Und in diesem Fall ist es etwas Ungewöhnliches. Es ist nämlich Musik des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla. Das Stück heißt Oblivion und es spielt, das ist das Überraschende, Gidon Kremer mit seinem Ensemble. Vielen Dank, Caroline Ehmke.